Musik von Siegfried Fink, die er für einen imaginären Film geschrieben hat. Percussion Movie heißt das folgende Stück für Perkussionsquartett und Soli. Es spielen Eckhard Kopetzky, Markus Hauke, Achim von Bassen und Matthias Schmidt. Die Schlagwerker Eckhard Kopetzky, Markus Hauke, Achim von Bassen und Matthias Schmidt mit Siegfried Finks Percussion Movie. Nach Filmklängen jetzt ein Stück für Bläserquartett und Klavier von Hans-Günther Allers, der dieses Jahr im Juni im Alter von 89 Jahren starb. Hier ist das Ensemble Kontraste mit seinem Quintett Opus 92. Thank you. Thank you. Das Ensemble Kontraste im Concerto Bavarese mit Kammermusik von Hans-Günther Allers. Das war sein Quintett für Bläserquartett und Klavier, Opus 92. Weiter durch die Nacht geht es mit dem fränkischen Komponisten Uwe Strübing, von dem wir ein Stück ausgesucht haben, das er für Sopran, Sprecher und Ensemble schrieb. The Love Songs of Annette Toil. Unter der Leitung von Hans Dirr hören wir die Sopranistin Ella Robles, den Sprecher Albrecht May und das Ensemble direkt. Cheap at death. Now that lilacs are in bloom, she has a bowl of lilacs in her room and twists one in her fingers while she talks. Oh, my friend, you do not know. You do not know what life is. You who hold it in your hands, slowly twisting the lilac stalks. You let it flow from you. You let it flow. And youth is cruel and has no remorse and smiles at situations which it cannot see. I smile, of course, and go on drinking tea. Your picture in my heart. You think I'm sudden. Damp of love. Will through all the senses move. Conquest have first. just a mere man. Do you but try a passive failure, and you shall find one. Make it you have faults enough for Ferdinand. As she laughed, I was aware of becoming involved in her laughter and being part of it until her teeth were only accidental stars with a talent for squadrille. I was drawn in by short gasps, inhaled at each momentary recovery, lost finally in the dark caverns of her throat, bruised by the ripple of unseen muscles. An elderly waiter with trembling hands was hurriedly spreading a pink and white checked cloth over the rusty green iron table, saying, "If the lady and gentleman wish to take the tea in the garden, if the lady and gentleman wish to take their tea in the garden." I decided that if the shaking of her breasts could be stopped, some of the fragments of the afternoon might be collected. And I concentrated my attention with careful subtlety to this end. Stand on the highest pavement of the stair. Lean on a garden urn. Weave, weave the sunlight in your hair. Clasp your flowers to you with a pained surprise. Fling them to the ground and turn with a fugitive resentment in your eyes. But weave, weave the sunlight in your hair. Send me some token that my hope may live, or that my easeless thoughts may sleep and rest. Send me some honey The Love Songs of Annette Toil auf Bayern 2. Ein Werk von Uwe Strübing mit der Sopranistin Ella Robles, dem Sprecher Albrecht May und dem Ensemble direkt. Die Leitung hatte Hans Dirr im Concerto Bavarese, wo uns als nächstes der Nürnberger Komponist Stefan Hippe begegnet. Sein Streichquartett Nummer 2 spielt das Minguet-Quartett. Thank you.

Das Streichquartett Nummer 2 von Stefan Hippe in einer Aufnahme mit dem Minguet-Quartett. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit Musik des Münchner Komponisten Bernhard Weidner. Inspiriert von der Mozart-Arie Non più andrai aus Figaros Hochzeit hat Bernhard Weidner ein gleichnamiges Stück für Klavier solo geschrieben. Hier mit dem Pianisten Holger Bernsen. Thank you. Non più andrai, die Arie »Du wirst nicht mehr, liebestoller Schwärmer, Tag und Nacht umherstreichen« aus der Mozart-Oper »Die Hochzeit des Figaro«. Daraus hat der zeitgenössische Komponist Bernhard Weidner ein Stück für Klavier solo entstehen lassen, gespielt von dem Pianisten Holger Berntsen,